überziehen unser Land. Welt, Frieden und Verstand sucht man immer, doch man fand noch bis heute keinen allein, der sich Sorgen macht und sich denkt, diese Welt zerstört sich über Nacht. Kriege werden nur geführt, dass man sich gut fühlt und darüber Buch führt, wessen Mut gebührt. Du hast es erraten, denn sie sind nur 10 Soldaten und sie warten, denn ihr Leben hängt am seidenen Faden. Im Graben ihres Schicksals verliert man sich, denn sie sagen, ganz egal was sie auch tun, sie sterben nicht. Das ist gelogen, ihre Worte sprechen zu den Toten, denn auch ihre Ausbildung war unausgewogen zwischen diesen Trümmern und den Betonmauern. Siehst du kleine Kinder, die hilflos in der Ecke kauern? Sie warten auf die Mutter, sie warten auf den Vater, doch mit Sicherheit sind die Leichen in dem Krater. Komm zu mir, es ist sicher hier. Dass du sicher bist, mach die Augen zu, dann siehst du nichts, nichts von alledem, was um uns rum geschieht. Du hörst diese Schreie und die Schüsse aus dem Magazin. Das ist krank, das ist Wahnsinn, das ist Krieg. Alle schreien Sieg, Sieg, Sieg, doch die Toten nie. Wenn man in den Krieg zieht, wird man geliebt. Die Familie macht sich Sorgen, wenn man jemanden nicht sieht. Hab keine Angst, ich beschütze dich, ich verspreche dir, dich mitzunehmen, wenn es beendet ist. Kein Ende ist in Sicht, sie machen weiter. Es gibt keine andere Lösung als zu warten, leider. Geduld musst du haben, du musst dich ablenken. Denn wenn du die Panzer hörst, musst du daran denken, wie dein Vater voller Stolz und Ehre seine Tochter schützen wollte und somit nicht überlebte. Komm zu mir, es ist sicher hier. Bei mir kann dir nichts passieren, dafür.